Aber wenn es so war, wo waren dann die beiden Piraten? Ich dachte mir, sie müssten entweder sinnlos betrunken sein oder das Schiff verlassen haben. Und wenn ich vielleicht an Bord gelangen könnte, wäre ich möglicherweise imstande, das Schiff dem Kapitän zurückzubringen. Die Strömung trug Korakel und Schoner mit gleicher Geschwindigkeit südwärts. Aber die Hispaniola segelte so wild hin und her und blieb, wenn sie wieder in den Wind hineinfuhr, jedes Mal so lange auf einem Fleck, dass sie sicherlich nicht vorwärts kam, wenn sie nicht sogar zurückgetrieben wurde. Ich war sicher, dass ich sie einholen könnte, wenn ich es nur wagen dürfte, mich aufrechtzusetzen und zu paddeln. Der Plan hatte etwas Abenteuerliches an sich, das mich begeisterte, und der Gedanke an die Wassertonne neben der Vorderkajüte verdoppelte meinen wachsenden Mut. Ich setzte mich aufrecht und wurde sofort von einer neuen Sprühwelle begrüßt, aber diesmal ließ ich mich dadurch nicht abschrecken, sondern begann mit aller Kraft und Vorsicht, mich an die steuerlose Hispaniola heranzupaddeln. Einmal schlug eine so schwere Sturzsee in mein Boot, dass ich Halt machen und das Wasser ausschöpfen musste. Das Herz klopfte mir dabei wie einem Vogel. Aber allmählich gewöhnte ich mich an die Lage und lenkte mein Korakel so geschickt durch die Wellen, dass nur ab und zu ein Wogenschlag meinen Bug traf und mir den Schaum ins Gesicht warf. Ich kam dem Schoner jetzt schnell näher. Ich konnte den Messingbeschlag an der Ruderpinne sehen, wenn diese hin und her geworfen wurde. Auf Deck war immer noch keine Menschenseele zu erblicken. Ich konnte nichts anderes annehmen, als dass das Schiff verlassen war. Wenn nicht, so lagen wahrscheinlich die beiden Leute betrunken in der Kajüte. Dann konnte ich sie vielleicht überwältigen und hatte das Schiff zu meiner Verfügung. Seit einiger Zeit hatte der Schoner das Schlimmste gemacht, was es geben konnte. Er war stillgestanden. Er fuhr ziemlich genau nach Süden, wobei er natürlich fortwährend gierte. Jedes Mal, wenn der Schoner abfiel, füllten die Segel sich zum Teil, und dadurch kam er wieder im Nu gerade in den Wind. Und dies war für mich am allerschlimmsten, denn so hilflos das Schiff in dieser Lage aussah. Die Segel krachten wie Kanonenschüsse, und auf dem Verdeck rollten die Blöcke hin und her, so lief es trotzdem von mir weg. Nicht nur mit der Geschwindigkeit der Strömung, sondern auch mit der ganzen Abdrift, die naturgemäß groß war. Aber endlich kam eine Aussicht auf Erfolg für mich. Der Wind setzte mehrere Sekunden lang aus, und durch die Wirkung der Strömung drehte sich die Hispaniola um sich selber. Ich sah endlich ihren Stern, in dem das Kajütenfenster immer noch weit offen stand. Die Lampe über dem Tisch brannte in den hellen Tag hinein. Das Hauptsegel hing schlaff hinunter wie ein Banner. Der Schoner war bewegungslos, abgesehen von der Strömung. In der letzten Zeit war ich sogar zurückgeblieben. Jetzt aber gelang es mir durch verdoppelte Anstrengung, dem Schiff immer näher zu kommen. Ich war keine 100 Yards mehr von ihm entfernt. Da kam wieder ein Windstoß. Die Segel füllten sich und die Hispaniola flog wie eine Schwalbe in die Wogen. Mein erstes Gefühl war Verzweiflung. Mein zweites aber Freude. Denn der Schoner drehte sich herum, bis er mir die Breitseite zugedreht hatte, drehte sich noch weiter herum, bis er die Hälfte, dann 2/3, dann 3/4 der Entfernung zurückgelegt hatte, die uns noch voneinander trennte. Ich konnte die weißen Wellen an seinem Bug schäumen sehen. Unermesslich groß schien mir das Schiff, von meiner Tiefe aus, in meinem kleinen Korakel. Und dann begann ich plötzlich zu begreifen. Ich hatte kaum noch Zeit zu denken, kaum Zeit zu handeln und mein Leben zu retten. Ich war oben auf einer Woge, als der Schoner die nächste Woge hinaufschwebte. Das Bugspriet befand sich über meinem Kopf. Ich sprang auf und in die Höhe und trat dabei das Korakel unter Wasser. Mit der einen Hand erfasste ich den Klüverbaum, während mein Fuß zwischen Stark und Brasse einen Halt fand. Während ich noch keuchend so hing, verkündete ein dumpfer Schlag mir, dass der Schoner über das Korakel hinweggesegelt war und dass ich mich jetzt ohne jede Möglichkeit eines Rückzugs auf der Hispaniola befand.